بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بمن نعم الله استغفرنا من السكنيدين الله سيجعل هذا بما تشكايت من النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir machen heute inshallah weiter im ersten Band von Sunan Abi Dawud auf der Seite 327, im Unterkapitel von As-Salah Nummer 93, die Ausrichtung der Gebetsreihen, im Hadith 661. Der Autor Rahimahullah Ta'ala sagte, die Ausrichtung der Gebetsreihen. Jabir ibn Samura radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam fragte: Wollt ihr euch nicht so aufreihen, wie die Engel sich bei ihrem Herrn Azza wa Jal aufreihen? Wir antworteten: Wie reihen sich die Engel bei ihrem Herrn auf? Er sagte: Sie vervollständigen die vorderen Reihen und rücken aneinander. In diesem Hadith oder diesem Kapitel erwähnt der Autor rahimahullah ta'ala einige Hadithe, die damit zusammenhängen, wie wir die Reihen gerade machen sollen. Denn wir wissen, dass das gerade Machen der Reihe zur Vollständigkeit oder zur Vollkommenheit des Gebetes, des Gemeinschaftsgebetes gehört. Wir haben schon gelernt, wie wir uns hinstellen, wenn wir zu zweit oder zu dritt beten und wenn Frauen dabei sind, wo sich wer positioniert. Aber die Frage ist, was es bedeutet, dass eine Reihe gerade ist. Und erst einmal, bevor wir überhaupt darüber sprechen, was es bedeutet, eine Reihe gerade zu machen, soll der Beweggrund als erster erläutert werden. Und das ist eben, dieser Hadith weist deutlich darauf hin, dass die Glaubensüberzeugung eines gläubigen Menschen direkt verbunden ist mit seiner Handlung. Denn das, was er im Herzen trägt, ist letztendlich das, was ihn zum Bewegen anregt. Und das ist hier der Glaube an die Engel Allahs subhanahu wa ta'ala. Und beginnen wir mit dem Hadith am Anfang. Der Prophet a.s.w. fragt: Wollt ihr euch denn nicht so reihen, wie die Engel sich bei ihrem Herrn Azza wa Jalla aufreihen? Jeder von uns weiß, dass dass die Antwort darauf selbstverständlich ist. Deswegen nennt man das eine rhetorische Frage. Was ist aber Sinn und Zweck dieser Einleitung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ist eben die Aufmerksamkeit des Zuhörers auf sich zu lenken und gleichzeitig zu zeigen, gleichzeitig den Sinn und Zweck dieses Gebotes aufzuzeigen, deswegen die Nachahmung der Engel. Und hier sehen wir schon einen Aspekt unserer Iman an die Malaika, und zwar der Glaube an die Engel verbirgt viele Aspekte, viele Vorteile für uns als gläubige Menschen. Und wenn man sich einmal einliest in die Beziehung der Gläubigen zu ihren Engeln, zu den Engeln, die Allah subhanahu wa ta'ala aufrichtig ergeben sind, dann zeigt sich ein wichtiger Aspekt, und zwar, das ist die Vorbildlichkeit dieser Schöpfung Allahs tabaraka wa ta'ala. Das heißt, ein Aspekt im Iman an die Engel ist eben, dass die Allah azza wa jal diese Engel als Vorbilder gemacht hat für uns in bestimmten Dingen, wie zum Beispiel, also allgemein natürlich in ihrer Gottergebenheit, in ihrer unermüdeten Gottergebenheit und auch in Bezug auf, wie sie ihre Gebete verrichten. Was wir hier gerade eben sehen, ist eben die Gebetsreihen gerade zu machen. Deswegen, anstatt dass der Prophet a.s. direkt den Sahabe gesagt hätte, reiht euch so auf, wie die Engel sich bei ihrem Herrn aufreihen, hatte sie erst einmal gefragt, um ihre Aufmerksamkeit zu erwecken. Das hat den riesigen Vorteil, dass man Sachen nicht zweimal oder dreimal oder viermal wiederholen muss und dass der andere die Sachen besser aufschnappt. Vor allem, wenn der Beweggrund vorhanden ist. Und hier sehen wir diese schöne Verbindung zwischen dem Glauben an das Verborgene und unserer praktischen Handlung. Das eine kann vom anderen nicht getrennt werden. Deswegen ist es ein bisschen problematisch, wenn man problematisch in einem Aspekt, wenn man die Religion einteilt in sozusagen Dinge, an die man zu glauben hat, und Dinge, die man zu tun hat. Ja? Warum ist es ein bisschen problematisch? Weil der Übergang ist fließend. Der Übergang ist fließend. Wir glauben nicht an Allah, ohne dass das eine Auswirkung hat auf das, was wir tun. Und unser Handeln zeigt oder ist ein Beweis für unseren Glauben an Allah, tabaraka ta'ala. Ja. Sogar unsere Handlung ist Glaube. Ja, unsere Handlung ist per Definition auch ein Teil des Iman, wie wir sicherlich schon gelernt haben. Aber trotzdem macht man diese Einteilung. Warum? Weil das Hauptaugenmerk beim Salah ist eben nur einmal die praktische Handlung, von der ich das Urteil abhängig mache, ob mein Salah gültig ist oder eben nicht gültig ist. Das kann ich eben schlecht im Herzen des Menschen sehen. Und das mache ich abhängig im Großen und Ganzen von der Handlung. Und bei der Aqidah, wenn ich rede über den Iman an die Engel Allahs subhanahu wa ta'ala, ja, es hat einen Zusammenhang mit der Praxis, aber das Hauptaugenmerk ist eben das, was wir dadurch im Herzen verinnerlichen und uns dazu bewegt zu handeln. Und Allah weiß am besten Bescheid. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, zwei Dinge. Erstens, er sagte, sie vervollständigen die vorderen Reihen. Und zweitens sagte er, sie rücken aneinander. Also gehört es eben zur Sunna, dass man erst eine zweite Reihe, Gebetsreihe öffnet, wenn die vordere bereits vollkommen dicht ist und lückenlos ist. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist, dass man eben auch diese Reihen lückenlos auffüllt und nicht viel Platz lässt zwischen dem einen Betenden und dem nächsten Betenden, sondern eben das ist lückenlos abdichtet und Allah weiß am besten Bescheid. Das alles gehört also zum Ausrichten der Gebetsreihen. Schauen wir uns den nächsten Hadith an von Nu'man ibn Bashir radiallahu anhu. Er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam wandte sich mit seinem Gesicht den Leuten zu und sagte dreimal, reiht euch richtig auf. Reiht euch richtig auf. Reiht euch richtig auf. Dann sagte er bei Allah, entweder ihr reiht euch richtig auf oder Allah wird dafür sorgen, dass eure Herzen sich unterscheiden. Dann sah ich, das ist Nu'man ibn Bashir spricht, dann sah ich, wie jeweils die Schulter des einen die Schulter seines Nebenan berührte, sein Knie das Knie seines Nebenan und sein Fußknöchel den Fußknöchel seines Nebenan. Der Ausdruck, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam benutzt hat, im Arabischen heißt Aqimu Sufufakum. Und das weist darauf hin, wie es auch hier im Deutschen übersetzt worden ist, nicht nur reiht euch auf, sondern reiht euch richtig auf oder reiht euch ordentlich auf. Ja. Und zu dieser Ordentlichkeit und dieser Vollkommenheit, oder erst einmal, warum sollen wir das machen? Und subhanallah, alhamdulillah, dass Allah azza wa jal uns eine Angelegenheit des Verborgenen hier mitgeteilt hat. Und zwar, dass wenn die Gläubigen darauf achten, dass ihre Gebetsreihen gerade sind, dann werden sie auch im Herzen miteinander vereint sein. Und wenn sie darauf nicht achten, dann gibt es unter ihnen, dann unterscheiden sich die Herzen. Was heißt unterscheiden sich die Herzen? Das heißt, es gibt Zwietracht unter den Gläubigen. Weil das ist eine verborgene Angelegenheit. Normalerweise würde man nicht darauf kommen, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Aber Zwietracht und Brüderlichkeit und Geschwisterlichkeit unter den Menschen ist ja erstmal eine Sache des Herzens, in erster Linie. Und deswegen, diese Herzen haben wir nicht in der Hand. Und die Frage ist, wie erreicht man diese Herzen? Man erreicht diese Herzen unter anderem durch das, was der Prophet ja erwähnt hat, sallallahu alaihi wa sallam. In manchen Überlieferungen heißt es, dann werden sich eure Gesichter unterscheiden. Und das ist das Gleiche damit gemeint, übertragen im Sinne. Weil wenn man mit seinem Bruder uneins ist, dann erkennt man das an seinem Gesichtsausdruck. Und das beweist darauf hin, dass die Herzen sich uneins sind, Gott zu bewahren. Nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass sie sich ordentlich hinstellen sollen, hat er gesehen, wie die anderen darauf reagiert haben. Und daraufhin haben sie drei Sachen gemacht. Einmal, sie haben die eine Schulter, jede Schulter hat die Schulter des Nachbarns berührt. Sein Knie und sein Fußknöchel. Und das weist auf zwei Dinge hin. Weist auf einmal darauf hin, auf die Lückenlosigkeit, wie wir gesagt haben, dass man eben den Nachbarn berührt. Und dass diese Berührung, wenn man ordentlich steht, an diesen drei Punkten stattfindet. Am Fuß, an den Knien und an der Schulter. Wenn man sich ordentlich hinstellt. Wenn man seine Beine zu breit macht oder zu eng macht, dann funktioniert das natürlich nicht und kann auch anstrengend sein, wenn man länger auf diese Art und Weise steht. Aber in diesem Fall hier sehen wir, dass wenn du dich ordentlich hinstellen möchtest, dann stellst du dich so hin, dass eben Schulter, Knie und Fuß alles in einer Linie ist. In Bezug auf das Wort Fußknöchel nur ein Hinweis darauf, weil vielleicht findet man das manchmal anders übersetzt oder wie auch immer. Beim Arabischen redet man von Ka'b. Und der Ka'b wird von manchen Leuten fälschlicherweise als die Ferse bezeichnet. Aber es geht nicht um die Ferse, sondern es geht, wie es richtig übersetzt worden ist, hier um den Fußknöchel. Ja. Die erste Sache, wir haben auf eine Sache hingewiesen, die zweite noch nicht. Die erste Sache haben wir gesagt, Hadith weist darauf hin, auf die Lückenlosigkeit, dass man eben wie ein geschlossenes Mauerwerk steht. Zweitens, gerade Linie. Die gerade Linie, und dass die gerade Linie eben nicht erzeugt wird, dadurch, dass die Fußzehen sich angleichen, weil das ist so, was in der Praxis, was ich gesehen habe, meistens gemacht wird. Dass die Leute, wenn sie sagen, sie wollen sich in die Reihe gerade hinstellen, dann orientieren sie sich an den Fußzehen. Oder noch praktischer, sie orientieren sich an der Linie, die im Teppich eingezeichnet ist, aber sie nutzen sie so aus, dass die vorderen Fußzehen, also irgendwo der erste Zeh oder der zweite Zeh, dass dieser eben auf diese Linie endet. Und dadurch wird eben nicht die gerade Reihe erzeugt, wie man sich vorstellen kann. Weil stell dir mal vor, du hast ein siebenjähriges Kind und du hast gleichzeitig einen Erwachsenen neben ihm. Weil diese zwei Leute sind nicht gleich. Zeit wegen dem Husten. Bismillah. Weil diese zwei sind nicht gleich. Deswegen, wenn du von der Seite dann auf die Reihe schauen würdest, würdest du deutlich erkennen, wie der Vorderkörper von dem kleineren Kind weiter vorne ist als von dem Erwachsenen. Und deswegen weist der Hadith darauf hin, dass es darum geht, dass eben die Fußknöchel in einer Linie sind. Und deswegen, wenn man die Reihen gerade machen möchte, dann müsste man normalerweise sich so hinstellen, dass, wenn es schon Linien im Boden gibt, dass man sich so hinstellt, dass die Linie die Linie durch die Fußknöchel durchkreuzt, ja, und nicht eben an den Fußzehen endet. Und Allah weiß am besten Bescheid. Das bedeutet aber nicht, dass man jetzt während des Gebetes die ganze Zeit mit seinem Fußknöchel an seinem Bruder klebt, das ist nicht machbar und auch übertrieben, sondern es geht darum, hier nur die Reihen gerade zu machen. Und nachher kann man ruhig loslassen von der Berührung. طيب, An-Nu'man ibn Bashir radiallahu anhu sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte unsere Gebetsreihen wie Pfeile auszurichten. Als er überzeugt war, dass wir dies nun gelernt und verstanden hatten, wandte er sich uns eines Tages zu, als ein Mann mit seiner Brust zu weit vorragte. Da sagte er: Entweder ihr richtet eure Reihen aus, oder Allah wird dafür sorgen, dass sich eure Gesichter unterscheiden. In diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam wird darauf hingewiesen, dass der Prophet ﷺ es mit dem Ausrichten der Reihen ernst meinte und auch genau genommen hat. Denn er sagte, er pflegte die Gebetsreihen so auszurichten wie Pfeile. Ihr könnt euch vorstellen, wenn man einen Pfeil nicht richtig ausrichtet, dann wird er sein Ziel verfehlen. Und der zweite Satz im Hadith weist darauf hin, dass der Imam das nicht jedes Mal sagen muss, sondern er soll es sagen, wenn er das Gefühl hat oder wenn er sieht, dass die Leute sich nicht daran halten. Warum? Weil er sagte, als er überzeugt war, dass wir dies nun gelernt und verstanden hatten, wandte er sich uns eines Tages zu und so weiter. Das heißt also, als er überzeugt war, dass wir dies verstanden hatten, hat er offensichtlich diese Anweisung unterlassen. Und dann hat jemand sich nicht dran gehalten. Vielleicht jemand, der diese Anordnung nicht mitbekommen hatte. Und er stand mit seiner Brust, ragte er vor. Und das weist darauf hin, liebe Geschwister, dass diese Linie der Brust und die Linie des Fußknöchels, das sind die Linien, um die es eigentlich geht. Und vielleicht kann man darunter etwas sehr Wichtiges ableiten. Und zwar, ihr kennt die Problematik im Gebet, wenn Leute auf einem Stuhl sitzen und dieser Stuhl hat in der Regel vier Beine und gerade die zwei vorderen Beine oder eben die zwei hinteren Beine stören. Weil wenn er in der Gebetsreihe mit den beiden vorderen Beinen auf der Linie steht, wo die anderen auch stehen, dann wird er mit den beiden hinteren Beinen die Reihe hinter sich stören. Und wenn er mit den beiden hinteren Beinen auf der Linie steht, dann hat er ein Problem, wenn er sich hinstellt. Weil wenn er sich hinstellt, dann steht er eindeutig vor der Reihe, in der er steht. Und der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, kein Gebet für denjenigen, der alleine hinter der letzten Reihe betet. Das ist ein Problem. Und vielleicht lässt sich das genau durch diesen Hadith eben lösen, dass es eben um die Stelle geht, wo sich die Brust befindet. Also, wenn er sitzen würde, auf dem Stuhl sitzen würde während seines Gebets, dann geht es um die hinteren Beine eher. Ja. Wenn er stehen würde, dann eher um die vorderen. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Wenn er natürlich seinen Stuhl bewegen kann während des Gebetes, ist unproblematisch. Dann stört er niemanden. Aber wenn er seinen Stuhl nicht bewegen kann, dann sieht man meistens, dass er entweder am Anfang des Gebetes vor der Reihe steht oder am Anfang des Gebetes in der Reihe, also wenn er sich hinstellt, wenn am Anfang des Gebetes in der Reihe sitzt, oder am Anfang des Gebetes, entweder steht er am Anfang des Gebetes vor der Reihe, dann ist er während dem Sitzen, also im Sujud und im Julus, ist er bündig mit der Reihe, oder umgekehrt. Er ist am Anfang des Gebetes, steht er in der Reihe, aber wenn er nachher sich hinsetzt, ist er dann hinter der Reihe, in der er sich gerade noch befunden hatte. Er hat in beiden Fällen ein Problem. Ja. Aber dieser Hadith, wie gesagt, weist darauf hin, dass es um den Bereich geht, wo sich seine Brust befindet. Und Allah weiß am besten Bescheid. طيب. Ansonsten, der Rest des Hadiths ist eine Wiederholung des vorigen Hadithes, wobei was darauf hinweist, dass es hier um die Ansichten der Leute geht, die sich unterscheiden werden, dass es Zwietracht geht, ist eben einmal, dass es heißt, Menschen hadithen die Herzen. Und das, was im Herzen trägt, zeigt sich eben im Gesicht. Und zweitens, weil das Wort Wajih am Arabischen auch Ansicht bedeuten kann. Und wenn man das Wort so und so verstehen kann, es gibt andere Überlieferungen, die eines deutlicher machen, dann bevorzugt man eben diese Ansicht, die eigentlich nicht so im Vordergrund steht. Aber beides ist natürlich durch die arabische Sprache gedeckt. Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte die Reihen von einer Seite zur anderen zu durchlaufen. Dabei berührte er uns an der Brust und an unseren Schultern und sagte, unterscheidet euch nicht, denn sonst werden sich eure Herzen unterscheiden. Und er sagte auch, Allah und seine Engel beten für die ersten Reihen. Hier sehen wir, dass der Prophet a.s. das Geradmachen der Reihen selbst übernommen hat und dass er sallallahu alaihi wasallam durch die Reihen gelaufen ist und die Leute auch so, also berührt hat, entweder an der Brust oder an den Schultern, damit sie sich richtig stellen. Denn, und das zeigt auch seine wunderbare Art, das zu unterrichten oder des Unterrichtens allgemein, eben nicht nur durch Sagen, sondern auch durch Handeln. Und dadurch erreicht man alle Menschen, dadurch erreicht man, Sakallah, dadurch erreicht man die Menschen, die unaufmerksam sind, und man erreicht die Menschen, die diese Sprache nicht sprechen, die man spricht, und man erreicht die Menschen, die einen einfach nicht verstehen, weil nicht alle Menschen verstehen immer, was gemeint ist, manche verstehen nicht auch miss. Der zweite Teil des Hadithes, der offensichtlich mit dem ersten nicht zusammenhängt, weist auf die Vorzüglichkeit der ersten Reihe im Gebet hin. Und zwar, dass die Engel für die ersten Reihen beten. Das heißt, für die erste Reihe einer jeden Gebetsgemeinschaft. Und das weist darauf hin, dass die erste Reihe die wertvollste Reihe ist. Und wenn die Engel für einen beten, dann beten sie für dich, indem sie für dich um Segen beten, indem sie für dich um Barmherzigkeit beten, indem sie für dich um Verzeihung bitten. Und deswegen soll man diesen Vorzug niemandem überlassen, sofern man die Möglichkeit hat, darum zu wetteifern. Bei weltlichen Sachen kannst du anderen Leuten den Vorzug lassen, aber wenn es um das Jenseits geht, dann sollst du allen Menschen voraus sein. Dann sollst du niemandem den Vortritt lassen. Es sei denn, du lässt jemandem den Vortritt bei einer Sache und du siehst, es gibt etwas Besseres als das. Aber beim Gebet, also wenn du da bist und da ist ein älterer Bruder neben dir, dann versuch trotzdem, du derjenige zu sein, der die erste Reihe füllt. Denn es geht letztendlich darum, dich Allah zu nähern. Du nährst dich Allah in diesem Quartier durch die Bittgebete der Engel, wie der Prophet es uns mitgeteilt hat, sallallahu alaihi wa sallam. An-Nu'man ibn Bashir radiallahu anhu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam pflegte unsere Reihen auszurichten, wenn wir uns zum Gebet aufgestellt hatten. Wenn wir ausgerichtet standen, sprach er den Takbir. Also, sprach er den Takbir, das heißt der Takbir al-Ihram, der erste Takbir des Salah, also nahm er sich die Zeit, alaihi sallallahu alaihi wa sallam, erst einmal die Reihen gerade zu machen. Und wie wir gesagt haben, wenn der Imam sieht, dass die Leute ihn verstanden haben und die Reihen gerade sind, braucht er nicht die Leute jedes Mal darauf hinzuweisen. Und jedes Mal den Leuten sagen, richtet euch gerade aus oder richtet euch, stellt euch gerade hin oder ähnliches. Er muss nicht jedes Mal sagen, wenn er sowieso mit eigenen Augen sehen kann oder wenn er überzeugt ist, dass die Leute das machen. Ibn Umar radiallahu ta'ala anhumah berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, stellt euch ordentlich hin, Schulter an Schulter, und schließt die Lücken. Seid weichherzig mit euren Brüdern. Lasst für den Satan keine Lücken. Wer eine Reihe verbindet, dessen Beziehung mit Allah möge ebenso verbunden werden. Und wer eine Reihe unterbricht, so möge Allah seine Beziehung mit ihm ebenso abbrechen. Abu Dawud, rahimahullah, sagte, Abu Shajara ist der Sohn von Murrah. Abu Dawud sagte, seid weichherzig mit euren Brüdern bedeutet, wenn jemand sich in die Reihe einreihen will, soll man seine Schultern für ihn weich machen, damit er sich einreihen kann. In dieser Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam hat der Prophet alaihi salatu wasallam inhaltlich dasselbe gesagt wie vorher. Er sagte, stellt euch ordentlich hin. Und was bedeutet es, sich ordentlich hinzustellen? Er sagte, Schulter an Schulter und schließt die Lücken. Die Lücken natürlich, liebe Geschwister, sind manchmal klein, manchmal groß. Auf jeden Fall problematisch ist es, wenn die Lücken so groß sind, dass dort jemand stehen könnte, dass dort jemand sich hinstellen könnte. Das wäre zu groß und zur Vollkommenheit gehört, wie wir gesagt haben, dass man die Lücken ganz schließt. Und dann sagt er, sallallahu alaihi wasallam, aber gleichzeitig, damit die Leute auch damit nicht übertreiben, damit wir die Erläuterung von Abu Dawud rahimahullah auch berücksichtigen, er sagt, seid weichherzig mit euren Brüdern. Und er sagt ja am Ende, gemeint ist, dass man, falls jemand sieht, da ist noch eigentlich Platz, und er versucht, sich in die Reihen einzureihen, also gemeint ist inshallah nicht, dass die Reihen schon vollkommen sind, ja, und die Leute beten und es kommt ein Nachzügler und will sich in die Reihen drängen. Weil der stört die Leute. Er stört die Leute und bringt sie aus der Konzentration. Und das kann nicht der Sinn und Zweck des Ganzen sein. Sondern wenn Platz da ist und die Leute jemanden noch dazwischen kommen können lassen. Denn manchmal kann man ein bisschen eng beten und manchmal kann man auch sehr hat man viel Platz. Und wenn jemand jetzt noch einen Platz ergattern möchte in einer Reihe, gerade wenn er sonst alleine beten würde, dann soll man ihm den Platz gewähren und ihm Platz machen. Und ihr wisst, wenn in einer Gebetsreihe jeder nur ein, zwei Zentimeter nachgibt, dann macht das schon etwas Großes aus für diesen einen Bruder. Und er hat auch das Gefühl, dass er in dieser Gemeinschaft willkommen ist und dass man ihn auch aufnimmt und dass man sich darum kümmert, dass sein Bruder noch den Vorzug dieser Gebetsreihe bekommt, gerade wenn es die erste Gebetsreihe sein sollte. Lasst für den Satan keine Lücken. Was das bedeutet, werden wir auch gleich sehen. Wer eine Reihe verbindet, dessen Beziehung mit Allah möge ebenso verbunden werden. Denn der Prophet sagt es aus dem Arabischen, man wasala saffan, wasalahu Allah. Und das weist darauf hin, liebe Geschwister, dass diese Angelegenheit, auch wenn sie eine Vollkommenheit des Gebets ist, Gemeinschaftsgebets ist, aber es ist auch eine Art Widerspiegelung deiner Beziehung zu Allah tabaraka wa ta'ala. Warum? Ja, weil Allah azza wa jal, dieses Gebet wird für ihn verrichtet. Und er möchte es auf eine bestimmte Art und Weise verrichtet bekommen und hat seinen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dir mitgeteilt, wie du dich hinstellen sollst. Deswegen, wenn du dich an diese Anordnung hältst, weist es auf eine gute Beziehung zu Allah hin. Wenn du aber diese Anordnung von Allahs Propheten, sallallahu alaihi wasallam, hörst und du handelst nicht nach dieser Anordnung, weist es darauf hin, dass Allah nicht diesen Stellenwert hat in deinem Herzen und auch nicht sein Gesandter, wie es eigentlich sein sollte. Und wehe dir davor, dass dich das Bittgebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam trifft, wenn es zu deinen Ungunsten ist. Tayyib. Hadith danach sagte Anas bin Malik radiallahu ta'ala anhu. Er berichtet, dass der Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, reiht euch fest aneinander, rückt nahe zusammen. Und auch und eure Hälse sollen nebeneinander sein. Bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, ich sehe, wie der Satan durch die Lücken in den Reihen geht, wie ein kleines schwarzes Schaf. In diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam weist er wiederholt durch eine andere Überlieferung, diesmal von Anas bin Malik. Und natürlich, wie wir schon mal erwähnt haben, die Tatsache, dass ein Hadith oder ein bestimmtes Thema vom Propheten sallallahu alaihi wasallam von mehreren Sahaba überliefert wird, wie in diesem Fall, weist darauf hin, dass der Prophet alaihi salatu wasallam diese Sache oft wiederholt hat, oft gesagt hat. Und das ist auch, entspricht ja offensichtlich auch den Tatsachen, denn diese Gebete finden ja täglich mehrmals statt. Und er sagte einmal, reiht euch fest aneinander. Das ist die Lückenlosigkeit. Und dann gibt es noch die zweite Sache. Er sagte, وَقَارِبُوا بَيْنَهَا. Rückt nahe zusammen, das heißt, damit sind die Gebetsreihen selbst gemeint. Das heißt also, auf der einen Seite sollen die Betenden ihre Lücken untereinander schließen, aber auf der anderen Seite auch die eine Gebetsreihe soll nicht zu weit entfernt sein von der Gebetsreihe danach. Und die Gebetszeit danach, die Gebetszeit danach. War das am Ende alles wie eine, wie gesagt, ein Mauerwerk aussieht. Und natürlich der Abstand soll eben so, gerade so sein, dass die Leute normalerweise beten können, ohne sich gegenseitig zu stören. Und auch eure Hälse sollen nebeneinander sein. Das ist das eine Wiederholung oder eine Betonung dessen, dass sie der Lückenlosigkeit. Er sagte, bei dem, dessen Hand meine Seele ist, ich sehe, wie der Satan durch die Lücken in den Reihen geht, wie ein kleines schwarzes Schaf. Und der Prophet, Allah Azza wa Jal, hat ihm Dinge gezeigt, die unser einer nicht sehen kann. Und das heißt nicht, dass der Prophet a.s.w. immer diese verborgenen Dinge gesehen hat, aber manchmal schon. Ja, und dafür gibt es zahlreiche Überlieferungen, die Dinge, die der Prophet a.s.w. in der Nacht- und Himmelsreise gesehen hat, Isra, Mi'raj, dann, dass er Jibril a.s.w. in seiner wahren Gestalt zweimal gesehen hat, dann auch, dass als jemand einmal Abu Bakr beleidigte, radiallahu ta'ala anhu, und Abu Bakr am Schweigen war, der lächelte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und der Mann beleidigte weiter und redete und beleidigte. Irgendwann hat Abu Bakr dann radiallahu anhu das Wort ergriffen und ihn dem anderen erwidert. Ja? In diesem Fall veränderte sich der Gesichtsausdruck des Propheten sallallahu alaihi wasallam und er stand auf und ging weg. Das bedrückte Abu Bakr natürlich, weil du musst dir vorstellen, in der Situation, unser einer, wenn er beleidigt wird, dann soll er es hinnehmen. Aber wenn er sich dann wehrt, dann derjenige, den du am meisten liebst, was geht von dir? Und dann sagte, Abu Bakr sagt, er ist dann zum Propheten gegangen, sallallahu alaihi wasallam, hat ihn darüber gefragt. Und er sagte, als du saßt und beleidigt wurdest, da war ein Engel anwesend, der dich verteidigt hat. Aber sobald du angefangen hast, dich zu wehren, ist dieser Engel weggegangen und der Shaitan ist gekommen. Und es ziemt sich nicht für mich, da zu sitzen, wenn der Shaitan ebenfalls da sitzt. Und dieser Hadith, den wir vor uns haben, ist auch eine Begebenheit. Oder auch, dass der Prophet einmal in einem Salah plötzlich mitten im Gebet macht er einen Schritt nach vorne, und dann, um nach etwas zu greifen, und dann macht er einen Schritt wieder zurück und wehrte sich, wie man sich wehrt, wenn einem jemand etwas antun möchte. Und dann auch hat er davon berichtet, dass er eben Trauben des Paradieses gesehen hat, nach denen er greifen wollte und beinahe gegriffen hätte. Und einmal hat er etwas von der Strafe des Jenseits gesehen. Nur Allah subhanahu wa ta'ala uns davor schützen und bewahren. Na, und heißt es, hier sehen wir auch, das ist ein Grund, wie es zur Zwietracht kommt unter den gläubigen Menschen. Ja, weil sie, wenn sie ihre Gebetsreihen nicht ordentlich machen, geben sie Platz für den Shaitan. Und wenn der Shaitan anwesend ist, macht er, flüstert ihre Herzen Sachen ein, die dazu führen, dass die Menschen gegeneinander dass die Menschen gegeneinander Feindseligkeit empfinden und was auch immer. Und viele Dinge, viele Gedanken bekommt ein Mensch, wenn er gefragt würde, glaubst du daran, findest du das richtig, würde sagen, na, auf gar keinen Fall. Wenn der Shaitan dir über jemanden etwas Schlechtes sagt, wenn dich fragen würde, würdest du etwas aussprechen, zu sagen, der Mensch ist so und so, zu sagen, nein, ich kenne dafür keinen Beweis. Das, Wallahu alam, kommt vom Shaitan, dass er dir diesen Einfluss, diese Einflüsterung gegeben hat. Und die einfachste Methode ist, dass man Zuflucht sucht bei Allah tabarakallah vor dieser Sache und dass man sich gar nicht damit beschäftigt. Das ist das Beste, dass man seine Zeit und seine Gedanken nicht damit verbringt, darüber nachzudenken, was einem eingeflüstert worden ist. Wir wollen schauen, noch auf jeden Fall dieses Kapitel heute schließen. Anas berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, richtet eure Reihen aus, denn das Ausrichten der Gebetsreihen gehört zur Vollkommenheit des Gebetes. Deswegen, die Ulama, wenn sie sprechen im Salah über die Pflichten des Gebetes und über die Säulen des Gebetes, die Arkan, und wenn sie reden über die Sunnah-Handlungen, Mustahab-Handlungen, so, keiner sagt, dass zum Beispiel diese Lückenlosigkeit und ähnlich, dass das Pflichten des Gebetes sind, sondern es gehört zur Vollkommenheit des Gebetes. Und ein Beweis dafür ist dieser Hadith, den wir gerade eben gehört haben, und Allah weiß am besten Bescheid. Muhammad ibn Muslim ibn As-Sa'ib radiallahu anhu wa rahimahullah sagte, ich betete eines Tages neben Anas bin Malik radiallahu anhu. Da sagte er, weißt du, wofür dieser Stock gemacht wurde? Ich sagte, bei Allah, nein. Er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nahm ihn in die Hand und sagte, macht die Reihen gerade, richtet eure Reihen aus. Dieser Hadith, unabhängig von dem Urteil über den Hadith selbst, weist darauf hin, dass der Imam die Reihen gerade macht. Ob er das nur mit seiner Hand macht oder ob er mit einem Stock nach vorne drückt und nach hinten drückt, damit sie eben eine gerade Reihe sind, das spielt keine große Rolle. Aber es gibt eine andere Sache im Hadith, die grundsätzlich sowieso gilt, aber sie wird hier gestärkt durch diese Überlieferung. Und zwar einmal sagt er, macht die Reihen gerade, das kennen wir durch die andere Überlieferung, und dann sagt er, richtet eure Reihen aus. Und dieses richtet eure Reihen aus, gemeint ist, dass man die Reihen nach der Mitte ausrichtet. Und das hatten wir auch jetzt vorhin, auch gerade als wir ein Gebet hatten, genau diese Sache, auf die wir schon mal hingewiesen haben. Und zwar, dass man richtet sich nach der Mitte aus. Das heißt, die ersten zwei Menschen, die hinter dem Imam die zweite Reihe, die erste Reihe bilden hinter dem Imam, sie stellen sich hinter dem Imam auf. Das heißt, die beste Position ist eigentlich die Position direkt hinter dem Imam. Und dann die rechts davon und dann die links davon. Und dann wieder die rechts davon und links davon und so weiter. Und nicht, dass man erst ganz links in der Reihe betet. Weil das ist vom Imam am weitesten entfernt. Wenn das die Linie des Imams, gucken, wo die Linie des Imams ist und guckt, wo teilweise die Reihe am Ende gebildet wurde. Okay? Bisher. Wenn schon zwei Leute dort beten, dann komme ich nicht alleine und stelle mich in die Mitte. Okay? Weil dann bete ich ja quasi alleine. Ja. Aber man achtet darauf, wenn man selbst die Reihe bildet. Oder wenn eine Lücke entsteht, in welche Richtung füllt man sie auf? Ja, also wenn jetzt zum Beispiel genau hier eine Lücke entsteht, ja, dann könnte es sein, dass die Leute dieser Seite sich nach, von euch gesehen, nach links bewegen oder die Leute der linken Seite sich nach, von euch gesehen, nach rechts bewegen. Was sollen sie machen? Genau, die von euch links sind, sollen sich nach rechts bewegen. Warum? Weil die Lücke sich links vom Imam befindet. Wie gesagt, man reiht sich immer in Richtung des Imam. Das ist, wenn man das Beste und Vollkommenste will. Wenn man sich nicht daran hält, dann gehen einem unnötigerweise Hasanat verloren. Und es gibt keinen vernünftigen Grund, warum man es anders machen sollte, denn der Aufwand ist der gleiche. Der Aufwand ist der gleiche. Dem Hadith danach, derselbe Hadith wie vorher, nur hier heißt es, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sich zum Gebet aufstellte, nahm er ihn mit seiner rechten, das heißt den Stock, ja, nahm er ihn mit seiner rechten, wandte sich uns dann zu und sagte, stellt euch aufrecht hin, macht eure Reihen gerade. Wie es unten heißt, man könnte auch übersetzen, stellt euch gleichmäßig hin. Stellt euch gleichmäßig hin. Ja, tadilu. Wie gesagt, kann auf diese Sache hinweisen, wie wir gesagt haben, dass man direkt hinter dem Imam beginnt, dann rechts und dann links und rechts und links. Aber das ist auf jeden Fall die Reihenfolge. Es ist nicht so, dass man wenn es unter den Gelehrten manche gibt, die sagen würden, man beginnt erst mit der rechten Seite zu füllen, dann die linke Seite zu füllen, kann man nachvollziehen, aber man darf nicht vergessen, warum ist die erforderste Reihe die beste Reihe? Natürlich, weil die Engel für sie beten, aber offensichtlich, weil sie dem Imam am nächsten ist. Und wenn du dem Imam am nächsten bist, dann bist du auch seiner Rezitation am nächsten. Also du darfst nicht denken, überall auf der Welt gibt es Mikrofone Lautsprecher. Weil die Leute beten in der Nähe des Imam, damit sie auch seine Koranlesung hören können. Deswegen ist es wertvoller, als wenn jemand in der 30. Reihe betet und nur vielleicht den Takbir mitbekommt vom Imam. Dann nahm er ihn in die linke, das heißt den Stock, und sagte, stellt euch aufrecht hin, macht eure Reihen gerade. Anas bin Malik berichtet, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, vervollständigt zuerst die vordere Reihe, dann erst die nächste. Wenn eine Reihe unvollständig sein sollte, dann die letzte. Weil irgendeine Reihe wird in der Regel unvollständig sein. Und wenn es eine ist, dann ist es die letzte. Weil darin ist kein Vergehen. Ibn Abbas radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, die Besten von euch sind diejenigen, deren Schultern am weichsten sind. Ja, diese Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam weist darauf hin, dass man seinen Geschwistern nicht schwer machen soll. Sondern wenn jemand versucht, in die Reihe reinzukommen und es gibt die Möglichkeit, dann mach ihm das Leben leicht. Denn dir selbst, dich einzuengen, dafür, dass dein Bruder Platz bekommt, ist besser, als wenn du dich bereit machst und dein Bruder keinen Platz bekommt. Erstens bist du Grund dafür, dass dein Bruder ebenfalls in der Reihe mitwirkt. Und zweitens hast du es vermieden, dass er etwas gegen dich empfindet in seinem Herzen. Und das Gegenteil gilt für das Gegenteil. Wir machen an dieser Stelle Stopp und inshallah ta'ala beim nächsten Mal weiter